WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht los sofort mit Jonathan 21. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Um was geht's? Ja. Schön, dass ich dich mal persönlich dran habe. Schön, dass du da bist. Ich würde mich gerne mit dir über Furries unterhalten. Ja, ich weißt ahne du, was. Das sind so Fellanzüge, die Tiere nachahmen, und das ist eine sexuelle Leidenschaft. Ja, genau. So ein bisschen also grob erklärt. Bitte? Bei mir zumindest, das ist nicht bei allen so, aber bei manchen. Erklär's mal genau, wie es bei dir ist. Ich habe das so für mich entdeckt, dass ich mich anthropogen gezeichneten Tieren hingezogen fühle, würde ich jetzt so ausdrücken. Ja. Also, dass ich das sexuell erregend finde. Du erklärst das noch ein bisschen genauer, was du damit meinst? Also ich finde den künstlerischen Aspekt, also ich setze mich hauptsächlich damit auseinander. Viele Leute zeichnen eben ihre Charaktere oder allgemein Charaktere und eben teils auch in aufreizenden Posen und ähnlichem. Und das ist so das, was mich... Ja, jetzt habe ich aber nur Bano verstanden, ehrlich gesagt. Was genau ist es? Was genau machst du? Die zeichnerische Form ist für mich wahrscheinlich sowas wie, wenn andere Leute sich Pornos angucken. Ah, was genau zeichnest du? Du zeichnest das selbst? Oder du kaufst dich? Ich bin quasi dabei, so da einzusteigen. Also es ist schon länger meins, aber... Okay, du willst irgendwann selbst zeichnen, bisher kaufst du dir Zeichnungen. Was genau ist auf diesen Zeichnungen zu sehen? Sehr unterschiedlich. Also halt Charaktere, die eben, ich sag jetzt mal, grob menschliche Form haben, aber eben wie Tiere aussehen, was weiß ich, wie Hunde, Pferde, kann man sich ja sonst was ausdenken. Okay, es könnte also ein Pferd sein, das aber beispielsweise einen menschlichen Kopf hat. Ginge das? Gerade der Kopf ist eigentlich eher so der Teil, der das hier identifiziert, also... Okay, dann hat das Pferd von mir aus... Einen menschlichen Körper, aber einen Pferdekopf drauf. Okay, einen menschlichen Körper, aber einen Pferdekopf, genau. Dann kann man sich das vorstellen. Also, der Kopf ist ja wichtig, der Kopf muss tierisch sein. Ist zumindest meistens so, ja. Ja, ich hab ja hier meinen weißen Hirsch, das weißt du. Ja. Siehst du mich im Fernsehen gerade? Nee, aber ich kenne den Hirsch. Du kennst den Hirsch. Ich habe ihn mal gerade runtergenommen hier und er steht vor mir. Es ist ein stehender weißer Hirsch. Wenn der jetzt das Geweih hätte und den Hirschkopf und anstelle der Vorderfüße vielleicht Hände hätte und aufrecht gehen könnte, das wäre für dich geil? Das noch nicht, aber es kommt halt für mich auf die Art und Weise der Zeichnung an. Also was weiß ich jetzt mal. Aufreizende Kleidung, Badekleidung oder eben auch nackt, wenn man so möchte. Und muss man denn dann von diesen Mensch-Tieren, von diesen Zwischenwesen auch das Geschlechtsteil, die Geschlechtsteile sehen? Nicht unbedingt, aber das kommt häufig auch vor, ja. Dann war ich ja gerade ein bisschen auf der falschen Fährte mit meinen Kostümen, ne? Die Kostüme sind auch nicht verkehrt, allerdings bei den Kostümen interessiert mich mehr die Verkleidungskomponente, also die sich in einen anderen Charakter hineinversetzen und weniger die sexuelle Richtung. Ach so. Darf ich mal fragen, aus welchem Bundesland du kommst? Aus Nordrhein-Westfalen. Eher Ruhrgebiet oder Rheinland? Aus Westfalen-Lippe. Ah, aber da musst du doch beim Karneval, müsstest du doch abgehen wie was? Also Karneval ist muss ich gestehen, nicht so meins, aber ich bin regelmäßig auf Messen unterwegs, wie zum Beispiel der Leipziger Buchmesse, der Gamescom, dem Japan-Tag in Düsseldorf. Ja, ich meine mit dem Karneval, weil man sich eben auch sehr viel verkleidet und man kann genau das eigentlich machen, was du gerade so für dich als gut und schön beschrieben hast. Aber okay, der Karneval ist nicht so dein Ding. Lass uns nochmal über diese Zeichnung sprechen. Das ist ja schon sehr speziell. Wie bist du? Du bist 21 Jahre alt. Wie bist du darauf gekommen? Das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich bin da im Internet mal drüber gestolpert und, ich kann es anders erklären. Also ich fand immer, wenn ich es jetzt über die Computerspiele-Sparte aufziehe, fand ich in diversen Spielen Menschen eigentlich immer todeslangweilig und mich hat's halt gereizt, immer irgendwas anderes zu spielen, was weiß ich, Außerirdische, irgendwelche Fantasiewesen. Mhm. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich eben über solche Bilder von bestimmten Charakteren gestolpert bin und festgestellt, dass das so mein Ding ist. Mhm. Du hast immer von bestimmten Charakteren, sagen wir mal von Mischwesen, da können sich mehr Leute was drunter vorstellen. Muss ich mir jetzt mal gerade ein Beispiel suchen. Weil Bilder mit bestimmten Charakteren, das kapiert kein Mensch. Ich denke zum Beispiel an bestimmte Figuren aus Computerspielen. Ach so, okay. Ich verstehe. Gibt es da ein, ich bin nicht der bewanderte Mensch in Computerspielen, aber viele von unseren Zuschauern und Zuhörern, gibt es ein Wesen, was dich da besonders anmacht? Wer's kennt, Garrus Vakarian aus der Mass Effect-Reihe. Okay, wer es kennt, wird jetzt sagen, also das ist sowas. Du hast gerade gesagt, in gewisser Weise empfindest du das wie Pornos angucken. Ich persönlich finde, Pornografie ist meiner Meinung nach, finde ich, relativ eklig und für mich ist das so ein Mittelding. Ich finde es nur erregend, wenn es ästhetisch aufgebaut ist, sage ich mal. Also die Zeichnung muss schon eine gewisse Qualität haben. Okay, wir haben so eine Zeichnung, die hat eine gewisse Qualität, die stellt einen Charakter vielleicht dar oder ist ein Mischwesen, was auch immer. Aber dann hat das schon eine sexuelle Erregung für dich, wenn du das anschaust. Ja. Ja. So weit, dass du auch auf diese Zeichnung onanieren würdest? Ja. Das schon. Mhm. Ist das egal, welchem Geschlecht man diese Wesen zuordnen kann? Nein, vorwiegend männlich. Also ich bin schwul, offen. Okay, dann müssen es vorwiegend männliche Mischwesen oder wie auch immer sein. Mhm. Wie stark ist diese Leidenschaft bei dir? Dreht sich, wenn du sexuell denkst, alles um diese Sache? Nein. Das aber. Nein, eigentlich eher klar nein. Das heißt, also, du kannst auch ganz normal Sexualität mit einem Mann leben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe nur die Präferenz, dass mein Partner eben auch ein gewisses Interesse, hätte ich jetzt gesagt, dazu haben muss und das ist nicht so leicht zu finden, sage ich jetzt mal. Also die Szene ist noch nicht so, die ist am Wachsen, aber sie ist noch nicht so groß. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kommunizierst du mit anderen Leuten, die auch in dieser Weise gestrickt sind? Ja, allerdings halt hauptsächlich übers Internet und viele davon kommen auch nicht aus Deutschland. Mhm. Wenn du das deinen Freundeskreis erzählst, wenn du es überhaupt erzählst, wie reagieren die Leute darauf? Also, dass ich schwul bin, weil so ziemlich den ich gut kenne, so und jetzt darauf aufbauend den Furry-Fetisch, also das wissen auch so meine engeren Freunde, also im Groben, also nicht wenige, aber also schon einige. Und wie reagieren die da drauf? Bisher habe ich noch keinen erlebt, der da wirklich mit Ablehnung drauf gestoßen ist, eher mit... Mit Neugierde, ne? Ja, eher mit Neugierde und ein bisschen Späßchen, aber ja. nicht aggressiv oder. Weil man das ja auch nicht so kennt und dann sagt man eher, na, erzähl doch mal, ist ja kurios. Ich muss dich mal was ganz Profanes fragen, was sehr Vulgäres fragen. Hast du einen Dildo, der in Tierform geformt ist? Ja, das hat dir dein Kollege aus der Technik bestimmt gesagt, ja, habe ich. Hast du ehrlich, hast du? Ja, habe ich. Es gibt tatsächlich eine Firma in Amerika, die Dinger verkauft. Und welches Tier ist das? Wie sieht dieser Dildo genau aus? Ist ein Fantasietier, also ist nicht zuordbar. Ich muss mal meine Regie fragen, ob wir ein Bild haben. Haben wir ein Bild? Nee. Glaube ich nicht. Ja, ihr könnt es googeln, aber... Ich verstehe. Was ist die Steigerung? Wohin wird sich das bei dir entwickeln? Was glaubst du? Also sagen wir es mal so, da diese Fursuits, diese Anzüge, die Fellanzüge bisher zwar nur von der Verkleidungskomponente her interessant waren, aber nicht von der von der sexuellen Ebene. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die gerne dann eben in diesen Kostümen zum Beispiel Sex haben. Ja, das weiß ich auch. Es reizt mich jetzt nicht direkt, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, es auszuprobieren, würde ich, glaube ich, nicht Nein sagen. Aber ja, an so einen Anzug kommt man halt nicht mal eben so ran. Ja, aber wie gesagt, da musst du nur mal zum Karnevals-Verkleidungs-Kostümgeschäft gehen. Ja, ich weiß. Also, da kriegst du die. Treffe auch regelmäßig Leute da, also die so verkleidet sind. Genau. Ja gut, dann musst du das mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja ein Funken. Ja, das Problem ist, wenn man sich so einen anständigen Anzug anschaffen möchte, dass die kosten so um die 2.000 bis 2.500 Euro. Ach nee, aber nicht beim Karneval. Dann ja, das kann man vielleicht nicht. Ja, ja. Ja, Jonathan, also ich habe das jetzt so aufgefasst, dass das so ein Teilaspekt deiner Sexualität ist und das ist ja völlig in Ordnung. Aha. Wenn du da nicht völlig abdrehst und nur noch in solchen bizarren Welten lebst, kann man da ja gar nichts gegen sagen. Nein, aber ich denke mir schon manchmal so, was weiß ich, wenn ich ein Computerspiel spiele oder so, denke ich mir halt auch manchmal, wenn es das in echt geben würde, wer weiß. Das wäre deins. Ja. Jonathan, danke für deinen Anruf und dass du uns ein bisschen von diesem doch eher ungewöhnlichen Thema erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Gerne. Ich hätte gerne ein Autogramm noch. Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Jonathan, gut. Ciao. Tschüss. Viele Grüße an dich und dein Team. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Nadim. Nadim, 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Nadim. Weswegen rufst du an? Ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich erkläre mal die Sache ganz fix. Mhm. Ich bin vor 2 Jahren nach Meerbusch gezogen. Ja. Weil ich meine Freundin über alles liebe und das nach der Ausbildung in Aachen, also ich bin Aachener, ich bin in Aachen aufgewachsen, ich habe da nach der Ausbildung keinen Job gefunden. Mhm. Und hier in Düsseldorf sind da die Chancen ein bisschen größer als in Aachen. Und deswegen also Meerbusch ist ein Teil von Düsseldorf, so ein Stadtteil, glaube ich sogar, ne? Ja, also gehört noch zum Rheinkreis Neuss. Oder so, aber, genau, ja, genau. Ja, okay. Ja. Mhm. Und deswegen, ja, bin ich halt, nicht nur deswegen, nach 6 Monaten waren wir halt zusammen und ihre Oma besitzt halt ein Mehrfamilienhaus, wo eine Wohnung frei geworden ist. Der Zeitpunkt war dann also halt relativ klar, dass sie dann mit mir da zusammenziehen möchte. Da war ich auch am Anfang eigentlich erst gegen, weil ich mir schon gedacht hatte, dass wenn mal Schluss ist, dass ich gehen muss, weil klar, sie gehört zur Familie. Das Haus der Oma, genau. Ja, und nun ist dieser Zeitpunkt da seit Donnerstag, ist vorbei, seit einem halben Jahr, also schlafen wir in getrennten Räumen. Mhm. Ich im Schlafzimmer, sie im Wohnzimmer, weil sie ohne Fernsehen nicht einschlafen kann. Mhm. Ich habe hier keinen, das ist das Problem. Du hast hier keinen? Ja, ich habe hier keine Freunde. Ja. Ich bin in Aachen aufgewachsen, geboren. Ich habe wirklich, es fiel mir schwer. Also du musst dir vorstellen. Ja, nur ist es ja nicht so weit und von der Mentalität ist das ja auch nicht so ein großer Unterschied zwischen Aachen und Meerbusch. Ja, ist schon richtig, aber es ist schon anders. Ich bin halt jeden Tag mit Freunden unterwegs gewesen. Ich habe für diese Frau alles aufgegeben. Mhm. Ja. Und jetzt sagst du, ist es schon eine ganze Weile zu Ende zwischen euch beiden. Wie geht ihr denn miteinander um? Ihr schlaft getrennt in der Wohnung, sagst du? Ja, ja, richtig. Also wir gehen uns teilweise nur noch aus dem Weg. Ist ja seit Donnerstag jetzt offiziell Schluss. Ne? Aber seit einem halben Jahr behandelt sie mich halt so, dass wenn ich mich mal dazugeselle und die gleichen Sendungen gezwungenermaßen gucke, weil ich sie nicht stören will, also am TV und im Wohnzimmer mit dazu bin, dann sagt sie halt, ja, deine Anwesenheit, die stört mich, du nervst, geh weg, obwohl ich dann keinen Ton sage. Das sagt sie zu dir, deine Anwesenheit stört mich. Genau. Ja. Sprecht ihr denn überhaupt dann miteinander noch? Ja, schon, also wenn es ums Thema Essen geht, was willst du essen, was kaufen wir ein, dann tun wir dann doch noch alles. Okay, aber es ist extrem runtergefahren und extrem unterkühlt. Jetzt sagt der gesunde Menschenverstand in mir, mein Gott, was wohnst du da noch, zieh doch aus. Richtig, aber ich verdiene leider Gottes nicht so gut, dass ich mir jetzt erstmal eine eigene Wohnung leisten könnte. Ich habe jetzt erstmal, Gott sei Dank... Doch, irgendwelche Wege gibt's ja immer. Dann kannst du ja, Wohngeld... Ja, so gut wie einen neuen Job habe ich jetzt erstmal. Ich möchte auf gar keinen Fall... ich war einen Monat arbeitslos, mir hat das gereicht. Aber sie muss verstehen, dass ich einfach nicht von heute auf morgen ausziehen kann. Naja gut, aber das geht ja jetzt schon ein halbes Jahr. Ja, richtig, aber seit Donnerstag ist ja erst offiziell Schluss. Ja gut, aber du hast seit einem halben Jahr bist du schon kriegst du die Signale, sie will dich nicht mehr und du bist unerwünscht. Und das ist ja nur dafür, dass ich also wirklich dafür kämpfe. Und dann haben wir halt geredet. Ja. Nadine, was ist das für ein Satz mit dem Kämpfen? Wenn die Frau dich nicht mehr will und wenn deine Anwesenheit, ich wundere mich schon, dass die dich noch nicht rausgeschmissen hat. Ich appelliere mal an deinen Stolz und an deine Würde. Geh da raus. Ja, ich versuche ja. Ich will ja auch auf jeden Fall. Ja, warum tust du es denn nicht? Ja, ich suche ja eine Wohnung. Ne? Ja, aber ein bisschen langsam alles, ne? Ja, seitdem offiziell Schluss ist. Da habe ich ja jetzt angefangen, mal in die Offensive zu gehen, mir eine Wohnung zu suchen. Was heißt denn eigentlich? Was heißt denn eigentlich offiziell Schluss? Was hat genau stattgefunden? Wer hat was gesagt? Ja, also wir haben ja vorher miteinander. Ja, wir schon vorher, wo das schon länger so lief, musikal zu mir war, habe ich halt gesagt, was ist los mit dir und so weiter. Und dann meinte sie, ja, ich weiß es selber nicht, weil sie hat auch zugenommen und hat mir das in die Suche geschoben. Und, aber da kann ich ja nichts für, wenn sie zunimmt. Und ich habe ihr nie, in Gottes Namen, nie einen Vorwurf draus gemacht, Mensch, ich finde dich nicht attraktiv, nimm ab oder sonst was. Okay, die Frage war gewesen, wer, wie wurde jetzt Schluss gemacht? Wer hat Schluss gemacht, was wurde gesagt? Es ist eher beidseitig gelaufen. Also ich habe sie halt gefragt, Mensch, ich will so nicht mehr, ich kann so nicht mehr, entweder du kämpfst auch dafür oder wir müssen getrennte Wege gehen. Mhm. Ich habe also klare Ansprachen gemacht. Und dann habe ich sie halt gefragt, hast du noch Gefühle für mich? Sie meinte, Gefühle ja. Mir fällt das alles nicht leicht, aber ich glaube, für Liebe reicht es nicht mehr. Und dann meine ich, ja, okay. Mhm. Ja, okay. Muss ich so akzeptieren. Okay, das ist jetzt so ein klarer Fall. Ja. Und jetzt musst du sehen, dass du schnell wie möglich da rauskommst und erstmal auf eigene Füße dich stellst. Das ist vollkommen korrekt. Nur ich war schon mal halt in eine Depression gefangen gewesen. Ich habe einfach Angst, dass sich das wiederholt. Ja, aber was meinst du, in welche Depression du fallen wirst, wenn du weiter das aushältst, was du da bisher ausgehalten hast? Es ist ja nicht so, als ob sie jetzt ganz hart gewesen wäre. Also ich sage ja, wenn es um Geld geht, teilen wir immer noch alles und müssen wir ja auch, noch zusammen. Ich habe so den Eindruck, dass du da klammerst, dass du es gar nicht wirklich wahrhaben willst und dass du Angst hast und dass du Angst vor dem Schritt hast nach außen in die Eigenständigkeit. Ja, ich habe ja vorher alleine gewohnt. Ich habe ja auch kein Problem damit. Nur es ist schwierig halt. Ne? Mhm. Ich bin hier alleine. Unterstützung. Ich möchte nicht zurück zu meinen Eltern. Die sagen, die wissen auch Bescheid. Nadine, was dir jetzt gerade passiert, passiert hunderttausenden Leuten jeden Tag. Eine Liebe geht zu Ende, man ist fertig mit Nerven. Man glaubt erstmal, es geht nicht weiter, aber es geht weiter. Und da hilft dann auch nicht jammern, dann muss man durch. Da muss man nach vorne gucken. Sieh zu, dass du so schnell wie möglich eine Wohnung organisierst. Wenn du es nicht bezahlen kannst, hol dir einen Wohnschein, Wohnberechtigungsschein oder was man alles kriegen kann. Das soll nicht das Problem sein. Wenn du Angst hast, dass du zu sehr in eine Depression versinkst, hol dir mal für ein paar Sitzungen professionelle Hilfe. Und geh unter Leute, dass du ein paar Leute kennenlernst. Wenn du sagst, du kennst da niemanden. Ja, das heißt niemanden, Arbeitskollegen, ich habe mich auch hier im Verein angemeldet. Aber genau, sowas ist doch immer ganz so gut. So richtig mit einem so das Anvertrauen und gerade unter Arbeitskollegen, das macht schnell die Runde, das wollte ich auch nicht. Ja, verstehe. Klar, das ist ja auch schwer, wenn man irgendwo neu anfängt, erstmal einen kleinen Freundeskreis aufzubauen. Aber ich glaube, man muss dann einfach baggern und ackern von nix küt nix, ne, sagen wir hier in Köln. Ja, ich war eben noch in Köln, ich weiß. Mensch, Nadine, es tut mir leid, dass deine Liebe vorbei ist, aber das ist ein schwerer Schmerz, das weiß ich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist meine längste Beziehung. Es ist einfach schwierig, wenn man mit einer Frau alles teilt. Klar machen das andere auch mit. Ich weiß das. Ich habe das schon von vielen anderen auch gehört. Ja. Es belastet mich einfach sehr. Es nagt an mir. Ich möchte ja nur wissen, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich sie frage, Mensch, was habe ich falsch gemacht? Sag mir den Grund, dass ich für meine eigene Zukunft weiß, wie es weitergehen soll. Und das hat sie bisher nicht gesagt. Das hat sie mir nicht gesagt. Sie meinte, meine Meinung soll dich nicht interessieren, weil du sollst meine Meinung nicht von deiner abhängig machen. Gut, finde ich auch mal ein bisschen blöd, wenn man das nicht gesagt bekommt, aber letztendlich ist es jetzt auch egal. Sie liebt dich nicht mehr, so wie sie dich lieben sollte. Das ist eine Niederlage für einen selbst und da muss man dann durch. Richtig, nur wenn ich dann mit der Familie von ihr rede, ne, die sind dann halt klar auf meiner Seite, Mensch, wie kann die sowas tun? Sie kann dich nicht von jetzt auf gleich rausschmeißen. Das sagen sie ja selber. Das heißt, der Hauseigentümer steht auf meiner Seite. Ja, beide Nadim, rede gar nicht mehr mit der Familie. Geh und schweige. Das ist das Klügste. Geh und schweige. Und mach es schnell. Je eher du da rauskommst, desto besser für dich. Ja. Je eher kannst du dann auch Abstand gewinnen. Ich drück dir die Daumen, dass du schaffst. Und du wirst es schaffen. Ich bin ganz sicher, natürlich schaffst du es. Es wird eine harte Zeit jetzt werden, aber in ein paar Wochen sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Und geh unter Leute, mach was und lenk dich ab. Das ist das alles A und O in der Situation. Okay? Ja, richtig, aber wenn ich dann so sehe, wenn ich sie dann hart behandle, so wie sie mich hart behandelt hat, weil wenn es aus ist, behandle ich jemand ja anders, als wie wenn ich mit einem zusammen bin, dann sitzt sie auch da weinend. Dann weint sie halt, dann ist es auch egal. Die Sache ist, glaube ich, am besten jetzt auch hart durchziehen. So sehe ich es ganz genau. Lieber Nadim, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und auf dass du da wieder bald auf die Füße kommst. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Schön. Sehr gerne. Dir auch. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. So, und jetzt sind wir verbunden mit Julia. Und Julia ist 23. Guten Morgen, Julia. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Julia. Du klingst aber ganz, ganz anders als die anderen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich per Skype anrufe aus Osaka in Japan. Aus Japan rufst du an? Ja, genau. Das ist Das ist ja sehr spektakulär, wollte ich sagen. Am Dienstag hatte sich bei dir ein Herr aus Kanada gemeldet, ein Deutscher, der dort seit längerem arbeitet. Und du hattest dich sehr freudig und überrascht gezeigt, dass er dich dort empfängt. Ja. Und der hatte ich einfach mal eine Mail geschrieben an deine Redaktion und wollte mitteilen, dass ich dich auch hier in Japan regelmäßig höre, jeden Morgen. Ich bin völlig begeistert von dem Ton. Das ist ja viel besser als eine Telefonleitung. Wir sollten öfter skypen. Ach, tatsächlich, besser? Okay. Ja, wirklich, ganz toll. Das ist sensationell. Was machst du im fernen, fernen Japan, in Osaka? Ja, ich mache hier gerade für 3 Monate ein Praktikum an einem deutschen Sprach- und Kulturinstitut. Aha, ein Praktikum für was? Also im Rahmen meines Studiums sozusagen. Und was studierst du? Medien- und Kulturwissenschaft in Düsseldorf. Aber du studierst du auch die Sprache, die japanische Sprache? Japanisch habe ich immer so eher als Hobby nebenbei gemacht an Volkshochschulen oder auch früher schon mal in Japan selbst an einem Sprachkurs. Aber also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das als Vollzeitstudium zu machen. Ah, ich höre gerade, Julia, dass wir ein Foto sogar von dir vorliegen haben. Ja. Oh, das sieht aber richtig nach Japan aus. Nach Großstadt Japan mit japanischer Werbung, soweit ich das erkennen kann. Und ganz unten, ist das Foto, wo ich mit drauf bin oder das, ja, wo ich nicht? Ja, persönlich kann dich, weil der Bildschirm ein bisschen weit weg ist, nicht so ganz gut erkennen. Du stehst unten links und im Hintergrund sieht es sehr großstädtisch aus. Ganz toll. Kannst du uns mal beschreiben, was wir da sehen? Ja, genau. Also das ist der sogenannte Dotonbori-Kanal. Der befindet sich in einem Vergnügungsviertel, also einem einer Amüsiermeile hier in Osaka. Mhm. Und gerade diese Leuchtreklame von diesem Läufer, den man im Hintergrund sieht, das ist ein sehr markantes Merkmal für Osaka. Also die Touristen pilgern zu dieser Reklame, um sich davor fotografieren zu lassen, weil das quasi das inoffizielle Wahrzeichen sozusagen ist. Es sieht ja auch sehr spektakulär und sehr riesig aus, ne? Ja, genau. Das ist das. Ich glaube, das hängt da auch schon seit 1932 oder so. Ach, also guck. Aber wir haben das gar nicht weiter vertieft. Du kannst dann schon etwas Japanisch. Ja, also es ist etwas besser als der Alltagsgebrauch, würde ich sagen. Mhm. Also richtig tiefgründige Gespräche sind nicht drin, aber also ja, doch. Ich komme hier sehr gut klar. Respekt. Das ist sicher eine komplizierte Sprache. Man schreibt es ja auch völlig anders Ja, genau. Also ich unterscheide immer zwischen Sprechen, Hören und Schreiben. Also das Schreiben ist da das Schlechteste, das Verstehen ist am besten. Ja. Wohnst du in einer Familie? Nein, ich wohne in einem Gasthaus. Mhm. Also hier leben vor allem Ausländer, aber auch Japaner. Das heißt, du hast durchaus auch Kontakt zu japanischen Menschen. Ja, genau. Also auf meiner Arbeit, da arbeiten auch vor allem Japaner, die allerdings Deutsch sprechen, weil Deutsch die Arbeitssprache dort ist. Mhm. Aber ja, hier im Gasthaus lerne ich dann auch Japaner kennen. Ja. Bist du zum ersten Mal in Japan? Nein, zum dritten Mal. Also das erste Mal war ich 2009, glaube ich, da habe ich eine Rundreise gemacht, um quasi mir einen ersten Eindruck zu verschaffen vom Land, ob das auch so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und das zweite Mal war 2010, da war ich für 3 Monate da, um einen Sprachkurs und ja auch ein Praktikum zu machen. Ah ja, okay, dann weißt du ja schon eine ganze Menge Bescheid. Für uns ist Japan im Gegensatz zu den USA ja doch noch sehr exotisch und sehr weit weg. Ja. Was fasziniert dich so sehr an diesem Land? Ja, ich glaube, das ist auch gerade diese Exotik. Also zum einen ist Japan ja so weit weg, ist so unerreichbar quasi. Das macht schon mal das ist schon mal ein großer Faktor für mich. Und ja, Japan ist immer so dieses Land, wo die Gegensätze Tradition und Moderne so vereint sind. Also man geht durch die Straßen. Ich bin hier umgeben von Hochhäusern und von ja Technik überall. Und aber dann in einer kleinen Seitenstraße findet man dann einen Schrein, wo es dann sehr friedlich und still ist und wo die Leute dann mal ein kurzes Gebet sprechen oder so. Und ja. Oder man fährt kurz raus aufs Land und schon ist man weg von dieser Moderne und schon ist man in der Tradition. Wenn man noch nie in Japan war und das erste Mal dorthin kommt und dann auch vielleicht noch Kontakt zu Japanern hat, was fällt einem als Westeuropäer, als Deutscher besonders auf? Also es wird ja immer diese Höflichkeit gepriesen. Also es wird sehr stark aufeinander Rücksicht genommen. Also man entschuldigt sich schnell oder man bedankt sich sehr schnell. Und ja, ansonsten vielleicht fällt vor allem aber auch diese höfliche Zurückhaltung auf. Also es ist alles nicht ganz so offen. Also man hält so mit seiner Meinung eher im Hintergrund und man weiß quasi nicht genau, woran man mit seinem Gegenüber ist, da die Meinung hier nicht offen so ausgesprochen wird. Was unter Umständen ja ein bisschen schwierig sein kann. Und dann muss man vorsichtig sein. Und uns interessiert ja auch immer, wie wir so im Ausland gesehen werden. Was denken Japaner über uns, über Deutsche? Also ich glaube, also Japaner, die mögen Deutsche generell sehr gerne, sozusagen. Also ich werde eigentlich immer erst für eine Amerikanerin gehalten. Aber wenn ich dann sage, dass ich Deutsche bin, dann sind sie sehr erfreut. Und also ich weiß nicht, ob das an der gemeinsamen Kriegsvergangenheit vielleicht liegt. Vielleicht. Also gerade Osaka ist auch sehr nah an den Deutschen dran sozusagen, weil es hier auch zurzeit ein Oktoberfest gibt. Guck an. Ein deutsches Oktoberfest. Ja, und im um Weihnachten gibt es deutsche Weihnachtsmärkte hier. Aha. Also und eigentlich generell sind vielleicht Deutsche und Japaner so von der Mentalität auch gar nicht so weit entfernt, dass also die Arbeit wichtig ist und auch die Höflichkeit und die Ordentlichkeit. Und die Disziplin also vor allen Dingen. Ja, genau. Also es fällt mir gerade was ein, Julia. Liege ich jetzt auch komplett falsch. Das hat mir mal eine Kollegin erzählt, die auch mal in Japan war. Aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen, was es war. Die hat mir erzählt, dass mit den WCs, mit den Toiletten irgendwas ganz ungewöhnlich ist gegenüber unseren WCs. Stimmt das? Ja, das sind diese Hightech-WCs, die haben so ein Spülgeräusch, das heißt, man drückt dann auf eine Taste und dann hört man so ein Spülgeräusch, damit man die Toilettengeräusche nicht so hört. Ach. Und man kann auf verschiedene Knöpfe drücken und dann kommt von überall Wasser und ich hab's noch nicht ausprobiert. Das ist ja lustig, die spielen dann per Band oder wie auch immer ein Geräusch ein, damit man die Geräusche des Pipi-Machens nicht hört zum Beispiel. Ja, genau, also Körpergeräusche sind hier sehr verpönt, also das... Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf Herren Toiletten ist, aber auf Damentoiletten, da wird zuerst immer diese Soundtaste gedrückt. Nun warst du öfter schon da. Was ist das, von dem du sagen würdest, das finde ich besonders toll hier? Das ist richtig, richtig beeindruckend. Das kenne ich so gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also vielleicht ist es so dieser Alltag, der mich fasziniert, das durch die Straßen gehen und also diese fremde Kultur mitzuerleben und ansonsten, also gerade hier in Osaka, da liegen die anderen Städte, zum Beispiel Kyoto und so, sehr nah. Da kommt man schnell hin. Mhm. Und da ist man dann quasi auch direkt wieder in einer anderen Welt, weil Kyoto mhm. nochmal nicht so wie Osaka, nicht so großstadtmäßig ist. Also, oder ja, auch diese Vielfältigkeit an Landschaften. Mhm. Also zum Beispiel nach Ende meines Praktikums werde ich in den Süden Japans fliegen auf eine, ich sag mal, auf eine Südseeinsel. Da ist es dann sehr karibisch mhm. anmutend. Mhm. Und sprechen eigentlich die japanischen jungen Leute dich als Deutsche, besonders als Deutsche, zum Thema Atom und Atomstrom, Atomkraftwerke an? Nein, also das ist hier eigentlich generell gar kein Thema. Also auf der Straße, im Restaurant sowieso nicht. Also man spricht nicht über Probleme, man spricht über unverfängliche Themen. Ah ja. Und also ich habe auch das Beispiel von einem Arbeitskollegen, dessen Frau ist sehr engagiert, also gegen Atomstrom, mhm. hat aber in Japan nichts erreichen können, weil man hier auf taube Ohren stößt und ist dafür jetzt nach Deutschland ausgewandert, um da mehr zu erreichen. Ja, weil das ist wirklich eine Minderheit in Japan noch, die gegen AKWs sind. Und die Minderheit orientiert sich sehr an Deutschland, weil wir da ja nun führend wiederum sind in der Welt. Ja, genau. Jetzt hast du gesagt, dass du uns morgens immer hörst. Du lädst dir das runter, die Sendung? Nein, also ich... Ach, du hörst sie live? Also genau. Es sind 7 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, bei mir ist es jetzt gerade 8:30. Ah. Ich gehe bald zur Arbeit. Und ich höre das dann also per Webradio live oder per Online-Livestream. Zum Frühstück quasi. Ja, genau, zum Frühstück. Das ist sehr angenehm. Also da muss ich dann nicht lange wach bleiben, um dich zu hören, sondern das erledigt sich dann so nebenbei. Das ist eine komische Vorstellung für mich und für uns hier in Deutschland, weil hier ist ja nun tiefe Nacht und wir alle haben so das tiefe Nachtgefühl und wir plaudern hier in der Nacht und du hörst es dann quasi am helllichten Morgen beim Frühstück. Ja, für mich beginnt der Tag jetzt. Wann musst du gleich los? Also die Arbeit, die fängt um 10 an, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Könntest du dir vorstellen, ganz irgendwann in Japan zu leben? Nein, also überhaupt nicht. Also ich habe schon überlegt, so 1 bis 2 Jahre würde ich es hier aushalten, aber man bleibt immer der Ausländer beziehungsweise die Ausländerin. Man wird, also gerade auch, weil ich blonde Haare habe, also ich werde immer angeguckt und also am Anfang ist es vielleicht ganz witzig, aber irgendwann nervt es dann. Und also auch die... weil die Mentalität dann doch so anders ist, also auch mit diesen Problemen und also es scheint mir ein bisschen oberflächlicher hier zu sein alles und ich weiß nicht, ob ich hier so starke Beziehungen aufbauen könnte. Also Julia, ich habe mich sehr gefreut, dass wir miteinander haben reden können. Ja, er hat mich das auch Das ist wirklich gefreut. So weit weg. Wie viele Kilometer sind das eigentlich? Hast du es hier mal ausgerechnet? Ja. Nein. Gigantisch. Es ist gigantisch weit weg. Ja, also auf jeden Fall 11 Flugstunden. 11 Flugstunden, ja, genau. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Japan. Ja. Und jetzt mach dich auf die Socken, damit wir nicht schuld sind, dass du zu spät zu deiner Arbeit oder zu deiner Arbeitsstelle kommst. Ja, vielen Dank. Einen angenehmen Abend noch. Oder Dankeschön. Morgen. Dir einen schönen und guten Tag. Julia, vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. So, 1:36 Uhr. Haben wir. Ihr Lieben, jetzt verkünde ich euch unser Ergebnis vom Wunschthema. Wir haben ja nun die ganze Woche dazu aufgerufen, dass ihr euch ein Thema auswählen könnt, was wir nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag hier behandeln werden. Und ich lese jetzt mal die Ergebnisse vor. 10,3% hat bekommen das Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Das Thema Ekel hat 11,7% bekommen. Dann 24% gingen an das Thema So wie ich lebt keiner. Und der absolute Spitzenreiter ist weibliche Sexualstraftäter. Das heißt, wir werden uns nächste Woche mit diesem Thema befassen, weibliche Sexualstraftäter. Und ich werde dann morgen euch dann noch ein bisschen Näheres dazu sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das ist toll. Das machen wir sicher öfters jetzt demnächst, dass ihr mitentscheidet, welche Themen wir hier dann besprechen. So, jetzt machen wir weiter mit Selçuk. Selçuk ist 28 Jahre alt. Guten Morgen, Selçuk. Hallo Domian, grüß dich. Selçuk, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Danke, Domian. Zunächst einmal wollte ich gerne sagen, wie froh ich bin, halt endlich mal mit dir reden zu können und wie gerne ich deine Sendung regelmäßig fast verfolge. Also wenn ich mal nicht einschlafe, dann ist das auch wirklich schon Ausnahme. Ansonsten verfolge ich die wirklich regelmäßig. Du machst das wirklich super und ich danke dir. Toll. Ich danke dir vielmals. Also so, ja, zu dir. Darum. Genau. Und zwar ging es bei mir eigentlich um das Thema von gestern, aber da bin ich gestern leider nicht mehr durchgekommen, deswegen heute bezüglich das Thema Bettelarm und steinreich. Ja. Und bei mir war es halt so, dass ich früher wirklich arm war. Also im Verhältnis zu heute bin ich eigentlich reich. Also ich bin jetzt nicht im Sinne reich von, ich fahre einen Luxuswagen oder habe eine Villa oder sonst irgendwas. Nein, das nicht. Aber in den Vergleich zu früher bin ich schon reich, kann ich sagen. Von meiner Seite aus. Reden wir mal über früher. Was war los bei dir früher? Weswegen warst du sehr arm? Ja, also ich bin ja jetzt seit frisch, seit 9 Jahren erst in Deutschland. Du kommst aus der Türkei? Genau, aus der Türkei, also aus der Grenze. Eigentlich eher Kurden sind wir, ne? Ah, ja. Aus der Ecke Diyarbakır. Und wir sind dann halt als Flüchtlinge in ein Asylantenheim vor 9 Jahren hierhin gekommen. Oh ja, das heißt Armut. Armut, Armut, Armut. Also ohne Ende. Wir hatten wirklich absolut nichts. Und Was war das Schlimmste, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Das Schlimmste war, aus einem Topf mussten wir alle, die ganze Familie. Also ich, meine drei anderen Brüder, also zwei andere Brüder mit mir, dritt, und meine Eltern aus einem Topf essen. Mhm. Wenn wir Klamotten, mussten wir uns immer teilen. Hose zum Beispiel. Wenn eine Hose kaputt war, musste ich die andere wieder von meinem Bruder ausleihen. Und hin und her, weißt du, wie in so einem Kreis. Ja, wie und wo habt ihr damals gewohnt? Wir haben erstmal in Hamburg haben wir gewohnt und sind dann rüber nach Köln in ein Asylantenheim. In einem Heim. Und wie habt ihr dann alle in einem Zimmer wohnen müssen? Ja, richtig. War alles in einem Zimmer und da war auch halt direkt noch separat. Das war ein Raum, da war nur halt die Toilette und das Bad. Also wie viele Leute haben da in einem Zimmer dann leben müssen? Wir waren da mit direkt noch einer anderen Familie, also fast, sag ich mal, 10 Mann. Wie, alle 10 Mann in einem Zimmer? 10 Mann, 11 Mann, ja, also in einem Raum so. Ein Raum, noch, das große aber Raum. Aber genau, 2 Zimmer, aber das war halt nicht wirklich abgetrennt oder so. Mhm. Man konnte halt immer irgendwie sehen, was der andere da macht. Und wie viel Geld stand dir oder euch da zur Verfügung in dieser harten Zeit? Boah, wir hatten, die mal Daumen, 220 Euro oder zum Leben halt, ne? Genau, für uns wie lange habt ihr dann deine Familie und du unter diesen Umständen leben müssen? Ja, als wir da angekommen sind, bis jetzt vor, sag ich mal, bis zu 3 Jahre. 3 Jahre haben wir auf jeden Fall, 3 bis 4 Jahre haben wir auf jeden Fall halt, wie gesagt, noch im Asylantenheim gelebt. Dann halt immer erstmal so langsam rein integriert, gearbeitet auch. So, mein Vater hat da irgendwo eine Stelle gefunden, Garten- und Landschaftsbau. Genau, ich habe das gerade schon so interpretiert, dass du dich dann hoch und eingearbeitet hast und es dir heute entsprechend viel besser geht. Ja, genau, richtig. Was hast du denn gearbeitet? Ich habe halt, wie gesagt, erstmal gelernt bekommen von einem Bekannten, das Malen, Lackieren. Ich konnte das schon früher in der Türkei ganz gut. Ich war also wirklich ein Perfektionist, was das Handwerk angeht. Ich kann es belegen. Ich muss dir mal eben Kompliment machen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, als ihr hergekommen seid, dass du noch kein Wort Deutsch konntest. Ja, richtig. So, und jetzt sprichst du verdammt gutes Deutsch. Ja, danke schön. Aber wirklich, Respekt. Also danke, wie gesagt. Also okay, der Maler und Lackierer. Maler und Lackierer, richtig, genau. Und was Handwerk anging, war ich schon früher wirklich ein Perfektionist, kann ich von mir aus sagen, weil ich schon seit klein an wirklich, also ich war eigentlich immer nur im Handwerk tätig. So, ich habe von klein an erstmal angefangen, LKWs geputzt. Danach irgendwann hat mir mein Vater beigemacht, so Fliesen zu legen, Tapeten zu machen, Dächer zu montieren und. Also du warst ein fleißiger Typ. Also wie gesagt, ich habe mir immer alles hart erarbeitet so und jahrelang habe ich, wie gesagt, haben wir so gelebt, habe ich wirklich halt nur Brot und Zwiebeln gegessen, dafür halt wirklich meine Arbeit gemacht. So. Wirklich? So spartanisch gelebt? Also Brot und Zwiebeln nur? Ja, wirklich. Ja. Echt. Das war halt, wie gesagt, wir haben uns damals, Fleisch hatten wir einmal in der Woche. So, wenn wir mal Nudeln gegessen haben, immer mal mit Ketchup drauf und fertig. Ne? Wie viele Kinder hast du? Nochmal? Wie viele Kinder hast du? Ich habe jetzt ein Kind. Ein Kind. So, Selçuk, wie ist die Situation heute? Wie lebst du und deine Familie? Wie lebt ihr heute? Heute, wie gesagt, ich komme nach Hause. Zwei-Zimmer-Wohnung, aber anständig. Also sprich Fernsehen, eigene Couch, eigenes Bett geregelt. Ich komme nach Hause, Essen ist fertig und meine Frau kocht für mich und ich kann mit meinem Sohn dann noch was unternehmen. Ich habe noch genug Freizeit. Ich habe noch Wochenenden auch, habe ich frei. So. Wie viel hast du so im Monat zur Verfügung heute? Wie viel Geld? Ich habe jetzt an die 900 Euro. Und du sagst, so für dich und für dein Leben, deine Ansprüche, bist du sehr zufrieden damit? Ich bin mehr als zufrieden, weil, wie gesagt, das war früher, also im Gegensatz zu früher, da hatte ich ein Taschengeld von 50 Euro oder so im Monat. Und war ja und einfach nur Horror. Bist du jetzt selbstständig oder hast du eine Festanstellung irgendwo? Ich bin jetzt momentan noch über eine Zeitarbeitsfirma. Mhm. Ich habe eine Ausbildung danach gemacht als Maler und Lackierer. Mhm. Und wurde aber leider nicht übernommen, aber danach habe ich über eine Zeitarbeitsfirma einen Vertrag bekommen. Aber sag mal, das ist genau, ja wirklich eine tolle Asylantengeschichte, die du uns da erzählst. Das heißt, ihr kamt mit nix hierher. Du hattest das Talent, dass du da in deiner Heimat schon Maler und Lackierer gearbeitet hast. Richtig. Und dann hast du hier auch noch eine Ausbildung gemacht, hast die Sprache perfekt gelernt und bist so fleißig. Also wenn das kein tolles Beispiel ist, wie es eben auch funktionieren kann, dann weiß ich nicht, was man noch bringen sollte. Respekt, Respekt, Respekt. Ja, richtig. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin auch selber richtig froh darüber, weil dass ich das überhaupt geschafft habe. Ja, da kannst du auch wirklich stolz sein. Das ist das schon echt, ja. Wirklich, Domian, das kannst du mir glauben. Das war ein harter Weg, wirklich. Der war so hart und so schwer. Aber ich habe immer gedacht, irgendwann wird auch meine Zeit kommen. Mhm. Da werde ich auch einfach mal als Tourist in ein Land gehen und Urlaub machen. Ja. Als Tourist und nicht als Gastarbeiter oder so. Einfach nur mal irgendwo Strand und abschalten. Das habe ich leider Gottes bis heute noch nicht gemacht. Aber ich hoffe, dass es, wenn ich dieses Jahr, nächstes Jahr auch klappt, mit dem Urlaub mal. Mit meinem Kind. Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn so, ein großer Wunsch von dir? Also einmal mal in Urlaub zu fahren. Einmal Urlaub zu fahren. Ja. Das wäre mein größter Wunsch. Einfach mal, wie gesagt, ist egal wohin. Schön zwei Wochen abhängen am Meer und. Genau, richtig. Ja. Als einfach nur Urlauber am Strand. Und nicht als Arbeiter, weil ich bin auch, wie gesagt, viel rumgekommen. Ja. Ich war auch mal damals eine Zeit, waren wir in Bulgarien, aber immer halt als Gastarbeiter, immer arbeiten. Ich sag dir, Selçuk, ich bin ganz sicher, wenn du so weitermachst, wirst du dir das locker in ein paar Jahren leisten können. Noch eine Frage, als du dann so ein bisschen Geld zur Verfügung hattest, nach diesen harten Jahren des Verzichts, was hast du dir und was habt ihr euch zuerst dann gegönnt? Okay, ich muss ehrlich sagen, das Erste, was ich mir gegönnt habe, ich habe meinen Führerschein gemacht. Genau. Ich habe als allererstes, wie gesagt, für meinen Führerschein ganz viel gespart, auf Seite gelegt gehabt. Ja. Und in erster Linie halt den investiert. Mhm. Und aber wie gesagt, ich habe auch für meine Frau, habe ich in der Wohnung, weil die wollte eine Einbauküche, habe ich eine Einbauküche für sie gekauft, von Poco. Hat auch 700 Euro gekostet und halt noch Kleinkram für die Tochter. Ja. Die Tochter. Du hast den Führerschein gemacht. Hast du denn auch schon ein Auto? Ich habe auch ein Auto, aber es ist, den teile ich, ehrlich gesagt, mit meinem Vater. Ja, also ist auch völlig in Ordnung. Ist auch indirekt. Aber so gesehen habe ich, also er ist auf mich gemeldet, aber ich überlasse ihn zum größten Teil meinem Vater, weil ich kann auch mit der Bahn fahren. Und Selçuk, du bist ein toller Mann. Respekt. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, weil so Geschichten wollen wir ja auch hören. Danke. Das ist sehr gut. Und ich bin ganz hoffnungsvoll, dass du deinen Weg machen wirst und es dir noch viel besser gehen wird demnächst. Aber ich freue mich auch, dass du schon so zufrieden jetzt bist und dich freust. Das ist auch sehr sympathisch und sehr nett. Dir und deiner Familie von Herzen alles, alles Gute. Dankeschön, Domian. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss. Ciao. Danke. Ihr Lieben, ich hatte euch ja vor vor ein paar Wochen erzählt, vor Ostern glaube ich sogar erzählt, oder ich weiß es nicht mehr, dass wir, dass es ein Filmprojekt über diese Sendung gibt, das ist geplant, also ein Domian-Film. Und für diesen Domian-Film suchen wir noch besondere Fans der Sendung, die in der Nacht arbeiten und uns zuhören. Und das sollen ganz spezielle Leute sein. Und zwar suchen wir gezielt Polizisten, die uns nachts zuhören, Bäcker, die uns nachts zuhören, Leute aus dem Security-Bereich und auch Künstler, die vielleicht nachts malen, schreiben, komponieren und der Fernseher oder das Radio läuft nebenher. Und ihr müsstet dann auch bereit sein, vor der Kamera vielleicht ein kleines Interview dann mit euch machen zu lassen. Bewerbt euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Film, und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben, damit die Kollegen euch dann auch zurückrufen können. Also wir suchen für den Domian Film Fans, die nachts zuhören und nachts arbeiten, Polizisten, Bäcker, Security, Personal und Künstler. Bitte schreibt an domian@wdr.de, Stichwort Film, plus eure Telefonnummer. Wir sind sehr gespannt. So, wir machen weiter. Mit wem? Mit der Christine. Mit Christine, die 60 Jahre alt ist. Guten Morgen, Christine. Ja, hallo, Domian. Hallo, Christine. Na, dass ich endlich dich auf der Strippe habe. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, angerufen. Mhm. Das war nach dem Montag-Reportage, wo über die Altenpflege, ja, von Wallraff und die Missstände und so weiter, mhm, gezeigt wurden. Ich war sowas von aufgeregt, wo ich das gesehen habe. Ich bin selber examinierte Pflegefachkraft, mhm, und arbeite fast 20 Jahre mit der Ausbildung schon in der Altenpflege. Und du bist immer noch in dem Beruf drin? Ich bin jetzt immer noch im Beruf, ja, bin aber seit Anfang des Jahres krankgeschrieben. Ja. Und warum krankgeschrieben? Wollte ich auch gerade auch dir erzählen, wie konnte man auch einen Menschen kaputt machen, der sich engagiert, der mit Leib und Seele als Pflegekraft arbeitet. Und ja, die letzten 2 Jahre, die waren dann, also es wird in der Pflege zunehmend schlechter. Also das heißt, du bist, weil du eine engagierte Pflegekraft warst, bist du jetzt krank geworden? Ich bin jetzt krank geworden, ja. Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe eine Depression. Eine Depression. Ich, ja, habe fast den Burnout. Ich bin, habe ich auch körperliche, mhm, Beschwerden. Aber das habe ich alles ignoriert, solange die Arbeit noch Spaß gemacht, ja, hat. So, jetzt ist das ja für uns interessant. Du bist 20 Jahre in dem Beruf gewesen. Ja. Die Missstände werden immer wieder und auch durch den Film angeprangert. Wie, genau, wie hast du die Zustände im Altenheim erlebt? Also ich habe noch vor ein paar Jahren immer sehr stolz über meinen Heim erzählt. Also ich konnte mich identifizieren auch, mhm, mit der Pflege dort. Leider, leider ist das immer, immer schlechter. Wir sind immer weniger Pflegekräfte. Wir haben eine neue Leitung. Die Leitung hat sofort gesagt, also das ist ein Macher. Mhm. Der guckt nur auf die Zahlen. Mhm. Das muss alles stimmen. Mhm. Und es wurde gesagt, vergiss jetzt dein Pflegeverständnis. Hier muss man mal lochen. Das haben die gesagt so zu dir? Ja. Vergiss, ja, dein Pflegeverständnis. Genau. Das ist ja fast schon anzeigenwürdig, wenn jemand, ja, so etwas sagt. Ja, wen willst du anzeigen? Alle halten die Klappe. Ja, ja, klar. So ist, mhm, das. Mhm. Jeder zittert. Also ich. Welche Folgen hatte das für die schwer kranken und alten pflegebedürftigen Menschen? Ganz, ganz gravierende. Was hast du erlebt? Also die sind also sowas von vernachlässig. Also wenn ich zum Beispiel im Dienst 14 Bewohner versorgen muss und alle haben 2. oder 3. Pflegestufe, mhm, jede hat einen Pflegebedarf und ich arbeite 7 Stunden, da muss man sehen, dass ich 1/2 Stunde für jeden habe. Mhm. Und das sind 2 Mahlzeiten, muss man auch Essen reichen, mhm, muss man Essen vorbereiten, man muss die Leute auch einen baden oder baden kannst du vergessen. Mhm. Es wird nur geduscht, weil das geht schneller. Ohne Rücksicht auf Verluste, das ist eine Akkordarbeit. Es muss gemacht werden. Führt das dazu, dass dann auch einige Sachen, vielleicht mal baden, mal sauber machen, einfach unterlassen wurde? Darf man nicht. Es wird nach Leistung auch geguckt. Also ich habe zum Beispiel eine Bewohnerin, hat eine Nachricht bekommen, ihr Sohn ist verstorben. Das war ihr einziger Sohn, die war verwitwet. Mhm. Und sie sollte laut Plan an dem Nachmittag gebadet werden. Das habe ich dann unterlassen. Ich habe mich stattdessen auf die Bettkante zu ihr hingesetzt und habe ich sie einfach getröstet und haben wir über den Sohn gesprochen. Mhm. Das habe ich auch dokumentiert in der Pflegedokumentation, dass ich von Baden Abstand genommen habe aus dem und den Anlass. Mhm. Mir wurde am nächsten Tag gesagt, ich soll jetzt zwei Leute baden, weil ich gestern die eine nicht gebadet habe und das interessiert keinen. Das heißt, das muss ich jetzt so eine Lebensberatung oder was ja genau das Richtige war, dass du dich mit der alten Dame hingesetzt hast und hast mit ihr gesprochen. Ja, das fehlt aber nicht. Mhm. Es fehlt das heißt, die Leistung. Das heißt, ich sag's jetzt mal provokant, die alten Leute sind wie Vieh, das sauber gehalten werden muss, auf dem Fließband quasi. Genau. Und dass da Menschen mit Herz und Seele hinterstecken, das interessiert keinen mehr. Hauptsache die Kasse stimmt. Genau. Also ich habe früher auch mit sehr viel Humor auch. Ich bin auch sehr beliebt unter die Bewohner. Und auch von mehreren Kolleginnen auch habe ich auch gearbeitet und unzählige, auch Überstunden Freiwillige gemacht, weil die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt sage ich, es ist Schluss. Ich muss gucken, dass ich jetzt, also ich ging die letzten Monate zur Arbeit wirklich ganz schweren Herzen und war ich sehr traurig und die Arbeit war sehr träge. Ich konnte den alten Menschen einfach nicht in die Augen gucken. So, ich fühlte mich einfach nicht gut. Ja. Weil ich auch keine Angst habe, weil ich einen festen Arbeitsvertrag habe und ich bin in dem Sinne, kann man mir nichts antun. Da habe ich auch den anderen Kollegen ein bisschen auch Rat gegeben. Ich wollte gerade sagen, du wirkst sehr selbstbewusst und sehr resolut. Hast du dich denn dann, wenn du solche Missstände gesehen hast, hast du dich mit deinen Chefs da auch angelegt? Ja, klar. Wie haben die dann darauf reagiert? Ja, ich bin zu empfindlich und das sehen die anderen nicht so. Mhm. Die anderen haben dann natürlich auch nicht viel gesagt, weil alle zittern um den Job, ne? Mhm. Das haben befristete Verträge oder. Ja, natürlich, genau. Dann hält man den Mund, weil man Angst hat, rauszufliegen. Jetzt hast du diesen ganzen Stress mitgemacht in die letzte Zeit. Ja, ich bin jetzt 5 Monate krankgeschrieben. Ja, lass mich mal kurz fragen. Du hast den ganzen Stress mitgemacht. Das heißt, wenn man Stress mitmacht, wird man auch dünnhäutig. Das ist normal, das hat jeder Mensch so. Hattest du dann zwischendurch, obwohl es dir vielleicht sogar leid tat, auch eine Aggression auf die Patienten, auf die alten Leute? Doch, also in dem Sinne, dass ich nicht mehr so fröhlich war. Ich war vielleicht nicht so direkt aggressiv, aber schon gereizt. Mhm. Nicht mehr so gelassen wie früher. Mhm. Ich konnte mir das nicht mehr leisten, dass ich jetzt ein bisschen scherze oder warte, dass der Mensch vielleicht aus eigenem Antrieb sich die Zähne selber putzt oder das Gesicht wäscht, weil das muss schneller gehen. Ich finde das alles erschreckend, was wir hier hören. Wir haben es ja schon so oft auch in dieser Sendung gehört. Da kann es einem wirklich Angst und Bange werden, in die Situation mal zu kommen. Jetzt bist du 5 Monate krankgeschrieben. Wie soll es danach weitergehen? Also ich denke, ich werde in Richtung, jetzt habe ich beantragt, Reha-Maßnahme. Und ich werde wahrscheinlich noch ein Jahr, glaube ich, krank sein. Und dann gucke ich, also mit 63 kann ich dann in die Rente gehen. Ja gut, aber das ist ja noch eine Zeit. Du bist jetzt 60. Ja, vielleicht werde ich dann arbeitslos. Ich habe keine Ahnung. Also da ist auch gar nicht so ein großer Drang mehr, in die Arbeit zurückzugehen. Nein, also für mich, also ich weiß, dass... Du hast Angst vor dieser großen Belastung. Genau. Und vor dem moralischen Zwiespalt, dass du den Menschen nicht gerecht wirst, ja. Genau, also das belastet mich sehr. Also kannst du sagen, dass das diese Berichte, die wir im Fernsehen sehen, dass das nicht übertrieben ist? Das ist nicht übertrieben, nein. Mhm. Nur, so körperliche, dass die Bewohner geschlagen werden und so, sowas habe ich nicht erlebt. Mhm. Ne? Aber das wird es auch geben. Das konnte passieren, sage ich jetzt. Ne? Man macht auch die Bewohner, die sich wehren, werden mit 2 Pflegekräften versorgt, weil dann geht's auch schneller. Mhm. Das ist schon, also wirklich kriminell, muss man sagen. Hast du nach den Erfahrungen auch Angst vor deinem eigenen Alter, dass du mal in so einem Heim landen könntest? Ja, also ich habe jetzt, meine Mutter ist selber jetzt 90 Jahre alt und nach 2 Operationen durch die Narkose auch dement. Mhm. Und die ist jetzt auch im Heim und ich bin jetzt auch die Angehörige. Die Seite kannte ich bis jetzt nicht. Mhm. Und ich gehe jede Nachmittag zu meiner Mutter, auch mit meiner Schwester zusammen. Und ab 5 Uhr Nachmittag pflege ich meine Mutter. Mhm. Im Sinne, also die ist noch mobil, dass wir ihr Unterhaltung geben, dass wir ihr Anerkennung, Wertschätzung. Mhm. Und dann auch mache ich die Pflege. Ich bade sie oder dusche, ja, damit ich die Pflege entlaste. Ja. Das und ist damit ja, auch ist natürlich meine Kinder sehen, wie dass die Angehörige unbedingt auch helfen müssen, mhm, weil sonst weiß ich nicht. Und wir haben hier in der Sendung auch darüber gesprochen, dass es unbedingt auch nötig ist, dass die Angehörigen, genau, einen Blick drauf haben, was da passiert, genau, im Heim. Ne? Damit die Heimleitung nicht merkt, naja, nicht, ja, denkt, da kümmert sich ja eh keiner drum. Also meine Mutter geht sehr gut mit so einer Unterstützung von meiner Seite und, mhm, von Seite meiner Schwester. Mhm. Das geht. Das ist dann, sie kann sich verlassen, sie guckt immer auf die Uhr, um 5 Uhr kommen die, ja, und das weiß, ja, sie auch, und da lebt sie auch zu diesem Zeitpunkt so volle Erwartung. Und aber die Leute, die bettlägerig sind oder keine Angehörigen haben, das ist ganz schlimm. Also das ist ganz schlimm, das ist herzzerreißend. Ja, da will das man ist nicht zu fassen, was alles zu sehen ist im Heim. Christine, jetzt geht die Sendung vorbei. Ich freue mich, dass du angerufen hast und deine Sichtweise hier uns erzählt hast. Ich wünsche dir natürlich gesundheitlich alles Gute und dass du wieder auch wieder gut zurück in ein stabiles Leben kommst. Ich wünsche es dir sehr. Ich danke alles dir. Gute und vielen Dank. Ich tschüss. Freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute nach Tim Dohnke und morgen sind wir auch hoffentlich pünktlich um 1 Uhr wieder für euch da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, schlaf gut, bis morgen, gute Nacht, tschüss, ciao.